zwischen Keynes und Konsolidierung. Die letzten Jahre der sozialliberalen Koalition. Mittlerweile war ich zur Überzeugung gekommen, dass die keynesianische Globalsteuerung in Deutschland grundsätzlich gescheitert war, das Wachstum nicht nachhaltig gefördert und der Bundesrepublik durch den strukturellen Anstieg der Staatsschuld eine schwere Zukunftshypothek aufgebürdet hatte. Auf ein Manuskript, das ich dazu gefertigt und dem Minister vorgelegt hatte, notierte Herbert Ehrenberg: Außer einigen sehr schönen Formulierungen fast nichts akzeptabel. Wir hatten uns auseinandergelebt. Er war letztlich doch vom Geist seines Ministeriums und den Interessen seiner Klientel eingefangen worden. Ich strebte weg und war hocherfreut, als mich in den letzten Tagen des Jahres 1980 ein Anruf von Horst Schulmann aus dem Bundesfinanzministerium erreichte. Er war als Nachfolger von Manfred Lahnstein Währungsstaatssekretär geworden und wollte mich als Leiter des Referats Nationale Währungsfragen zurück ins Finanzministerium holen. Mittlerweile hatte allerdings der Finanzminister Hans Mathöfer erkannt, welche finanzpolitische Zeitbombe in den Sozialausgaben des Bundeshaushalts lag, und so übernahm ich zum 1. April 1981 in der Grundsatzabteilung das Referat Finanzpolitische Fragen der Sozialpolitik. Das Referat mit nur 2 Mitarbeitern war erst wenige Monate alt und speziell geschaffen worden, weil der Minister mit den sozialpolitischen Konsolidierungsvorschlägen aus der Haushaltsabteilung unzufrieden war. Ich hatte mir in den 3 Jahren im Arbeitsministerium eine recht tiefe Kenntnis in den Strukturen der Sozialsysteme erworben und an Ideen, wie man dort vernünftig sparen könne, mangelte es mir nicht. Leider war ich mit meinen Überlegungen in der Haushaltsabteilung gar nicht willkommen. Dort sah man sich in seinen Zuständigkeiten bedroht. Und bei meinem Antrittsbesuch erklärte mir der Haushaltsabteilungsleiter Hubrich, er habe seinen Mitarbeitern untersagt, mir irgendwelche Zahlen oder Informationen zu geben. Ich antwortete: Gut, wir werden ja sehen, wer sich durchsetzt.